Raskolnikow erbleichte und erstarrte, als er seine eigenen Worte wiederhörte, die er zu Sonja gesprochen hatte. Er fuhr jäh zurück und blickte Svidrigailow fassungslos an. Woher? Wissen Sie? Flüsterte er kaum atmend. Aber ich wohne doch hier, hinter dieser Wand, bei Madame Rösslich. Hier wohnt Kapernaumow und dort Madame Rösslich. Eine alte und sehr ergebene Bekannte von mir. Ich bin Sonjas nächster Nachbar. Sie? Ja, ich? Fuhr Svidrigailow fort und schüttelte sich vor Lachen, dass Brust und Schultern bebten. Und ich kann Ihnen auf Ehre versichern, mein lieber Rodion Romanowitsch, dass Sie es bewundernswert verstanden haben, mein Interesse zu erregen. Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass wir noch einander näher kommen werden. Ich habe es Ihnen ja vorausgesagt. Und da sind wir nun auch wirklich einander näher gekommen. Und Sie werden sehen, wie verträglich ich bin. Sie werden sehen, dass man mit mir gut auskommen kann. Für Raskolnikow brach nun eine merkwürdige Zeit an. Es war, als hätte sich plötzlich ein Nebel auf ihn herabgesenkt und hätte ihn in eine undurchdringliche und schwere Einsamkeit eingeschlossen. Wenn er später, Jahre später, an diese Zeit zurückdachte, meinte er, es sich so erklären zu können, dass sein Bewusstsein sich zeitweise verdunkelte und dass dieser Zustand mit wenigen Unterbrechungen bis zur endgültigen Katastrophe angedauert habe. Er war überzeugt, dass er sich öfter damals geirrt haben müsse, zum Beispiel in der Zeit und in der Dauer verschiedener Ereignisse. Wenigstens erfuhr er, als er sich später auf dies oder jenes besinnen wollte und sich das Erinnerte zu erklären versuchte, aus den Mitteilungen der anderen viel Neues über sich selbst. So verwechselte er mehrfach ein Ereignis mit einem anderen. Manches hielt er für die Folge eines Vorfalls, der nur in seiner Einbildung existierte. Zuweilen erfasste ihn eine qualvolle Unruhe, die sich sogar bis zu einem panischen Schrecken steigern konnte. Er erinnerte sich aber auch, dass es damals Minuten, Stunden, vielleicht sogar ganze Tage gegeben hatte, die er im Gegensatz zu der vorher ausgestandenen Angst in völliger Apathie verbrachte. Eine Apathie, die dem krankhaft gleichmütigen Zustand Sterbender ähnlich war. Im Allgemeinen jedoch war er in diesen letzten Tagen bestrebt, einer klaren und vollständigen Erkenntnis seiner Lage aus dem Wege zu gehen, geradezu davonzulaufen. Manche unaufschiebbaren Dinge, die eine unverzügliche Erledigung verlangten, lasteten besonders peinigend auf ihm. Aber wie froh wäre er gewesen, sich von manchen Sorgen befreien und wirklich davonlaufen zu können. Aber diese Dinge zu verdrängen, zu vergessen, hätten ihn in seiner jetzigen Lage mit vollständigem und unvermeidlichem Untergang bedroht.